Die Nage Hitlers, wenn ich sie von meiner persönlichen Erfahrung her verstehen wollte, konnte nur im Zusammenhang stehen mit dem Loslösen vom Astral und seinen Schwierigkeiten. Worte helfen hier nicht, das Wesentliche des Phänomens auszudrücken. In meinem Falle handelte es sich um einen Austritt, bei Hitler um einen Eintritt. Jung sagte, dass Hitler nicht existiert, dass er ein verborgener Zusatz sei, um den Mechanismus nicht zu stören, der Doppelgänger einer anderen, wirklichen Person. Die Fragen, die wir uns stellen müssen, sind folgende. Kann das Ich, die Person Hitler, sich in denselben Körper verbergen, der von einem anderen Wesen besetzt wird, das eintritt? Ist Raum für zwei vorhanden? Wo? Das erscheint unmöglich, weil bei einem Eintritt oder kurz davor es auch einen Austritt geben muss. Auf solches Ereignis kann ich mich wissentlich beziehen, durch meine eigene Erfahrung des Austritts, aber nicht des Eintritts. Die zweite Frage lautet, wer tritt ein? Jung greift zurück auf seine bekannte Auffassung des unbewussten Kollektivs. Aber was ist das? Im Vorwort zu meinem Buch »Die Besuche der Königin von Sava« erklärt Jung das Unbewusste als die Mater aller unterscheidenden Phänomene, Religion, Musik, Kunst und so weiter, was uns auch nichts sagt. Wir haben dies vom Beginn unseres Werkes an erörtert und werden nicht darauf beharren. Die genannte Jungsche Ausdrucksweise, angelehnt an die oder abgeleitet von der Psychoanalyse, wird ersetzt werden müssen durch die legendäre oder hermetische, wenn wir etwas erreichen wollen. Wir haben es so gemacht und ich glaube, dass Jung selbst es uns danken wird. Zu sagen, dass in Hitler das Unbewusste seines Volkes Eingang findet, heißt, die Angelegenheit da zu belassen, wo sie immer war. Es erschien uns als Hochmut und Stolz, auch als Oberflächlichkeit, ein so schreckliches Thema herabzusetzen. Mit Demut sollte man auf das Wort Mysterium zurückgreifen, mehr noch, wenn man Vergleiche mit Mohammed und den Propheten zieht und dem Phänomen die geistigen Zutaten typisch für eine Religion zuerkennt, obwohl sich das Wort Geist für Jung anscheinend noch nicht vom physischen Aufbau losgelöst hat, wie Kaiserling behauptete. Zusammenfassend: Jemand tritt von Hitler aus. Dieser jemand, der nicht der Astralkörper ist, sondern ein kleines persönliches Ich, muss aussteigen, umhüllt von etwas. Also steigt er mit seinem Astralkörper aus. Um dies zu erreichen, hat Hitler bestimmt mit mehr oder weniger Schwierigkeiten einmal denselben Loslösungsprozess durchlaufen müssen, den auch ich gegangen bin, aber zweifellos sich seiner Loslösungstechnik bedienend, das heißt einer Einweihung. Wo hat Hitler diese Einweihung erlangt? In der Thule-Gesellschaft in München mit Dietrich Eckart? Wir wissen es nicht. Das Wahrscheinlichste ist, dass Hitler bereits eingeweiht auf diese Erde gekommen ist und auf das Drama vorbereitet worden war. Er wird nach dem Ersten Weltkrieg angefangen haben, seinen Körper und seinen Träger vorzubereiten. Er wurde Vegetarier, lebte in Keuschheit, übt die Zurückgezogenheit in den Wäldern und im Gebirge. Nur Rudolf Hess wird das Geheimnis kennen, denn er ist auch ein Eingeweihter, vielleicht desselben Ordens, darum wird er weiter gefangen gehalten. Denn beide wandten dieselben magischen Gesten, Mudras, beim Gruß und in ihren Ansprachen Vara-Mudra an. Hitler bereitet seinen physischen Träger vor, um jenes Wesen, das eintritt, wenn er austritt, zu empfangen, welches lebt, wenn er stirbt. Jung glaubt, dass er dort noch weiter besteht wie ein Anhang, zusammengerollt in einer Ecke des Körpers, jenem bekleideten Rahmen oder Gerüst. Aber er sagt auch, dass da niemand ist außer seinem erwähnten Unterbewussten. Ich möchte annehmen, dass es kurz vor einem Eintritt einen Austritt gegeben hat, einen willentlich durch den eingeweihten Hitler vorbereiteten Prozess. Hier liegt der Unterschied zu dem Medium, beispielsweise die Gebrüder Schneider, von denen ich einen in Braunau am Inn, der Geburtsstadt Hitlers, kennenlernte. Mein Meister hatte mir gesagt, dass die Schwierigkeiten, die mein Astral hat, in den Körper zurückzukehren, vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass ein anderer dort eingetreten ist und den Platz eingenommen hat, während der Astral draußen war. Hieraus kann man das Phänomen besser verstehen. Hitler hat das Geschehnis freiwillig hervorgerufen. Er ging, trat aus, damit ein anderer eintreten konnte, seinen physischen Körper benutzend. Das müsste notwendigerweise zeitlich begrenzt sein, denn die enorme Energie eines Wesens einer anderen Welt könnte den Träger zum Explodieren bringen. Auf jeden Fall hat seine Energie die Welt zur Explosion gebracht und verwandelt sie in eine unumkehrbare Tat, obwohl schwierig zu erfassen. Und das musste geschehen, so wie es geschah, im Scheitelpunkt des Kali-Yuga, im dunkelsten Zeitalter, um ein neues Zeitalter zu erreichen. Glückselig diejenigen, die ihn gesehen und erkannt haben. In seinen Memoiren erzählt Prinz Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe, der Sekretär von Goebbels war, dass Goebbels ihm anvertraut hätte, dass er manchmal glaubte, Hitler sei kein menschliches Wesen.